Kundgabe 6124. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.12.1954. Trostworte. Leiden, Krankheit. Verbindung mit Gott. Verlasset euch allzeit auf mich, dass ich euch führe auf rechten Wegen. Wenn es auch scheinet, als bestimmet ihr selbst euer Geschick, als könnet ihr durch euren Willen euer Erdenleben in andere Bahnen lenken. Solange ihr euch mir verbindet, solange ihr mit mir Kontakt zu haben begehrt, lenke ich euch, und ihr führet nur meinen Willen aus, den ich gleichsam euch ins Herz lege, weil ihr dieses möglich macht durch euren mir zugewandten Willen. Wer sich einmal mir anschließt, wer in Verbindung stehen will mit mir, der kann unbesorgt sein über sein ferneres Schicksal, denn dieses gestaltet sich so, dass seine Seele von allem Nutzen ziehen kann und auch wird, wenn sich der Mensch gläubig mir anvertraut, wenn er sich mir und meiner Führung freiwillig unterstellt, wenn er sein Leben mit mir lebt, wenn er ständig meiner gedenkt und meine Liebe zu gewinnen bemüht ist, dann gehört ihm auch meine ganze Liebe, die nur das Heil seiner Seele will, das in der Erlangung der ewigen Seligkeit besteht. Glaubet es mir, dass ihr im Erdenleben nur dann kämpfen müsstet, wenn ihr nicht freiwillig dienet. Kampf also kann euch erspart bleiben, wenn ihr in dienender Nächstenliebe tätig seid. Doch Leiden und Krankheit können noch zur Läuterung der Seele beitragen, aber dennoch für euch erträglich sein, so ihr zu mir eure Zuflucht nehmet. Ich bin immer für euch da, in allen irdischen und geistigen Nöten. Und ich will es, dass ihr durch solche immer inniger euch an mich anschließet, bis ihr so fest mit mir verbunden seid, dass ich ständig neben euch wandeln kann und ihr ständig mit mir Zwiesprache haltet, dass ihr euch immer meiner Gegenwart bewusst seid, also nun ein Leben führet in und mit mir. Alles Erleben soll nur dazu beitragen, dass ihr euch unlösbar mir verbindet. Und dann wird euch auch nichts mehr schrecken oder beunruhigen. Denn das Bewusstsein meiner ständigen Nähe gibt euch Kraft und Sicherheit in allem, was ihr unternehmet. Und euer Wille wird der meine sein, weil ihr euch voll und ganz meinem Willen unterstellt und darum nur noch wollen, denken und handeln werdet, wie es gut ist vor meinen Augen. Amen.